Hörverständnisübung Nummer 6. Ein Vertreter kommt. Die Büroräume von Herrn Direktor Kuhlmann sollen neu eingerichtet werden. Herr Schröder ist der Vertreter der Firma, die mit der Ausstattung beauftragt ist. Er hat sich für heute angemeldet. Ja, bitte? Guten Morgen, Frau Schütz. Da bin ich wieder. Guten Morgen, Herr Schröder. Frau Schütz, ich bringe die neuen Kataloge. Ist der Herr Kuhlmann da? Es tut mir furchtbar leid, aber Herr Direktor Kuhlmann musste dringend weg. Aber ich war angemeldet für 11 Uhr, Frau Schütz. Ja, ich weiß, aber im Lager bei uns in der Schlüterstraße ist ein Feuer ausgebrochen. Ach du liebe Zeit, ist was passiert? Das weiß ich leider noch nicht. Ganz genau, das wissen Sie gar Nein. nicht. Ja, kommt Herr Direktor Kuhlmann überhaupt noch ja, heute Vormittag? Ja, er hat's vor, ist ja auch mit Ihnen verabredet. Aber warten Sie mal, ich rufe mal drüben an. Ja, grüß Gott, hier ist Frau Schütz. Ich wollte nur mal fragen, ist Herr Direktor Kuhlmann noch da? Ach, ist schon weg. Können Sie mir vielleicht sagen, wo er hingegangen ist? Zur Versicherung. Er ist schon lange weg? Gut, vielen Dank. Ja, ich höre eben, er ist schon eine ganze Weile weg zur Versicherung. Ich schätze, dass um 12:30 Uhr da sein wird. Vielleicht warten Sie so lange. Ja, dann warte ich so lange. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Zigarettchen bitte. Danke sehr. Dienen Sie sich. Hier, sehen Sie mal, die neuen Kataloge. Oh ja, da haben wir jetzt Sie. Ganz neue Musterteppiche. Schick was, nicht? Das letzte Mal, wie ich bei Ihnen war, hatte ich Ihnen ja nur die Uni-Teppiche gezeigt. Ja, und jetzt haben wir diese ganz neuen gemusterten Teppiche, auch in ganz neuen Farben. Sehen Sie mal diesen leuchtenden Untergrund, da kommen Wunderbar. Die Farben natürlich, diese neue Muster ganz großartig raus. Ja, aber ich kann es natürlich nicht allein entscheiden. Das muss schon der Herr Direktor Kuhlmann. Aber ich finde Sie sehr schön. Das ist hübsch, aber ich habe noch eine andere Frage, eine private Frage. Ja. Sie haben doch auch Möbel. Ja. Ich bräuchte einen Schreibtisch. Können Sie mir den vielleicht liefern und ein bisschen preiswerter geben? Mein Mann würde sich da furchtbar drüber freuen, wenn ich das... Ja, Frau Schütz, sehen Sie, das ist so. Wir liefern an sich als Großhandelsfirma nur an Firmen und nicht an Privat, nicht? Und deswegen bekommen Sie auch diese Ermäßigung, die wir, also ich persönlich würde es Ihnen gerne geben, aber diese Ermäßigung können wir natürlich nur an Firmen geben. Ja, vielleicht können Sie irgendwie so ein bisschen Management geschickt machen. Lassen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bestellen den Schreibtisch über Herrn Kuhlmann und lassen die Rechnung für Herrn Kuhlmann ausstellen. Und Sie machen das mit Herrn Kuhlmann aus und dann können wir das machen und Sie kriegen auch die Rabatte und Prozente. Wunderbar, ich glaube sicher, dass er das tut. Das wird das wahrscheinlich. Sehr nett. Ach, Kinder, guten Tag. Das war wieder ein Tag heute. Herr Direktor Kuhlmann, guten Tag. Guten Tag. Na, ist was schlimm? Nein, schönen Dank, Herr Schröder, dass Sie gewartet haben. Aber Sie können sich ja vorstellen, dass das war ein bisschen aufregend alles. Das kann ich mir denken. Nein, schlimm war es nicht. Also es war eine Wand im Keller ist schwarz geworden. Ich war ein Regal ist verbrannt. Ja. Aber es ist nicht weiter schlimm. Es ist nichts weiter passiert. Nein, es ist nicht also weiter passiert. Also keine Materialschäden. Nein, gar nicht. Und auch also die Versicherung auch. Ich komme eben gerade von der Versicherung. Ja, ja. Also die waren ja reizend. Die waren so richtig entgegengekommen. Das hat 5 Minuten gedauert und das war alles erledigt. Ganz selten. Fantastisch. Na, da haben wir ja noch Glück gehabt. Das erspart uns sehr viel Ärger. Herr Schröder, nun mal zu uns. Haben Sie die Kataloge dabei? Selbstverständlich, Herr Direktor Kuhlmann. Ich habe heute die ganz neuen Kataloge dabei. Ah, Sie sind erst gestern vom Drucken gekommen. Und ich habe eine Überraschung für Sie. Ja? Wir haben jetzt auch gemusterte Teppiche im Programm. Ja, und die Kollektion letztes Mal war ja nur in Uni. Ich darf Ihnen das mal zeigen. Sehen Sie mal hier. Sie hatten sich auf dieses Blau festgelegt. Aber wenn ich Ihnen das zeigen darf, das sind also noch die alten Muster. Ja, und hier sind die gedruckten. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Farbe, mit diesem Untergrund und dann diesen Druckrastern da drauf? Ja, das ist hellbraun. Oder hier in hellgrau würde auch sehr gut passen. Also das hellbraun, das finde ich gar nicht so schlecht, Frau Schütz. Wie finden Sie denn das? Ja, ich finde es sehr schick. Was halten Sie davon? Bloß ich würde sagen, vielleicht können wir es mal auf einer großen Fläche sehen. Dann können wir es uns besser vorstellen. Selbstverständlich. Möglicherweise haben Sie das in Ihrem Geschäft ausgelegt, dass man das mal sehen kann. Ja, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Direktor Kuhlmann. Es wäre doch noch besser, wir haben letzten Freitag eine sehr große repräsentative Fläche bei Opel Schulte verlegt. Ach, bei Opel Schulte. Im Verkaufsraum. Schulte. 60 Quadratmeter. Aha. Und da stehen auch Möbel drauf. Sie könnten sich das ansehen. Das ist ja ganz na, Frau Schütz, da könnten wir vielleicht mal in der Mittagspause vorbeigehen, können Sie es mal anschauen. Gerne, Herr Direktor. Das würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich das kurz mal ansehen, dann haben Sie eine präzise Vorstellung. Und sagen Sie, nun sind das nun die neuen Kataloge, nicht wahr? Wird denn das nun sehr viel teurer als die alte Auslegware? Herr Direktor Kuhlmann, da kann ich Sie versichern, die Preiserhöhung wird ganz minimal sein. Das werden ungefähr 4 bis 5 Mark pro Quadratmeter sein. Das können wir uns doch noch leisten, was, Frau Schütz? Denke, Sie müssen das wissen. Schon gehen. Doch. Ja, dann können wir doch mal nachher ja, rübergehen. Kommen wir vielleicht, vielleicht geht es zwischen 12 und 1. Mhm. Ja, ich würde gerne, wenn es Ihnen nichts ausmacht, noch den Raum mal kurz ausmessen. Ja, damit bitte, ich das gern genau berechnen ja kann. Bitte schön. Danke sehr. Und wir gehen noch einmal dahin, nicht? Ja, tun wir. Schön, ja.